an einem Parkplatz auf jenes Stück Land, wo der Supermarkt vorher noch stand. Davor bauten sie dann ein Bowlingcenter an der Seite, wo unser Ballsaal war sonst immer. Dort kamen die Big Bands früher aufs Spiel. Meine Schwester ging am Samstag hin, komm tanzen. All ihre Freunde kamen und riefen durch den Saal, warum nicht tanzen? Es ist ja nur normal. Ein anderer Samstag an dem anderen Tag, sie war schon fertig, doch sagt ihm bitte wart. An der Garderobe in Erwartung schon schien, er wusste noch nicht, die Nacht bringt Frustration ihm. Es endet so vom Wochenlohn, blieb ihm kein Schuss. Das für Kuscheln nur und ein Wangenkuss. Komm tanzen, so haben sie's getan, als ich ein Kind noch war. Und wenn sie riefen, komm tanzen, meine Schwester war stets da. Meine Schwester hätte sollen heimkommen um Mitternacht. Meine Mutter hat darüber gewacht. Es endete stets in einem großen Krach, denn meine Schwester kam nach Hause erst danach. Aus meinem Fenster konnte ich sie sehen im Mondlicht. Zwei Silhouetten sagten sich Gute Nacht am Gartentor. Am Tag hat sie platt gemacht im Ballsaal, meine Schwester weinte sich die Augen rot. Am Tag hat sie platt gemacht im Ballsaal, auch ein Teil meiner Kindheit war tot, glatt tot. Jetzt bin ich groß und spiel in einer Band. Da ist ein Parkplatz, wo der Ballsaal früher stand. Meine Schwester lebt in der Nähe und auf eigenem Grund. Ihre Töchter gehen aus und nun ist sie der Wachhund. Sie weiß die Dinge tun, die sie nie hätte gekonnt. Doch fragt sie, glaube ich, nicht, sie ist so gewollt. Komm tanzen, komm schon Schwester, gönn es dir auch mal. Schau dich doch nicht zu tanzen, es ist ja nur normal. Komm tanzen, so wie im Ballsaal einst an Samstagnacht. Und alle Freunde, komm tanzen, wo die Big Bands spielen.